Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 5. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segne dieses Wort. Bescheiden. In diesem Textabschnitt hier, also diesem Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, lernen wir mehr, worauf es ankommt, was es nun mit Bescheidenheit auf sich hat. Also, warum ist Bescheidenheit wichtig? Und Jesus Christus in seinen Seligpreisungen hier zeigt uns eben, dass wir nicht nur glücklich sind, dass wir freundlich sind, aber eben besonders Bescheidenheit, dass wenn wir bescheiden sind. Und Bescheidenheit ist letztendlich, wenn man sich das einfach so überlegt, Bescheidenheit, biblisch gesehen, ist die Abwesenheit von Stolz. Ich wiederhole nochmal, Bescheidenheit ist die Abwesenheit von Stolz. Und Jesus Christus ruft uns hier dazu auf, eben bescheiden zu sein. Ja, alle, die wir ihm nachfolgen, zu der Zeit der Bergpredigt, aber auch jetzt und heute, das hat sich nicht geändert. Ja? Und Bescheidenheit ist wirklich, wo eigentlich alles anfängt. Dass wir bescheiden genug sind, erstmal zu erkennen, dass wir reuegesünder sind und dass wir uns in Reue abwenden von der Sünde und uns Christus zuwenden. Und Jesus Christus uns dann empfängt mit offenen Armen und voller Freude, als in einer persönlichen Beziehung mit ihm, mit unserem Herr Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Und Bescheidenheit ist etwas, was wirklich unser Jesus Christus, das muss man sich mal vorstellen. Stellt euch, denkt mal drüber nach kurz. Hier kommt, ist also Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden. Gott, der allmächtige Gott, ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er ist, so, also bescheidener geht das gar nicht, so wie er ist. Und das ist etwas, was also wirklich bemerkenswert ist. Er stellt eben uns dar, ja, als Musterbeispiel, welchem wir dann folgen können. Ja? Und das ist eben glücklich sein, bedeutet eben Bescheidenheit. Und wenn es heißt, denen, die bescheiden sind, ihnen wird die ganze Erde gehören, dann redet er nicht nur vom jüngsten Tag, ja, wenn der neue Himmel und die neue Erde zurückkommen, am jüngsten Tag, wann auch immer das ist, wir wissen das nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Und hier schon im Hier und Jetzt. Und geht noch mal rein ins Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 11. Kapitel 14, Vers 11, und ich lese aus der Lutherbibel 1984 vor. Lukas, Kapitel 14, Vers 11. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und lest das nochmal selber durch hier, Gott segne dieses Wort, lest das hier nochmal durch, was hier eigentlich passiert. Ja, also zu wem Jesus Christus spricht, und was es denn hier mit der Bescheidenheit auf sich hat. Geht mal rein, Lukas Evangelium Kapitel 14, Verse, geht los mit Vers 7 bis Vers 11 und auch weiter, lest mal weiter. Also es ist ein guter Abschnitt, da ist eben die Kommunikation, die Jesus Christus hat mit anderen, mit Menschen, die eben nicht bescheiden sind. Und da stellt er eben die Leute nicht nur zur Rede, sondern er spricht ihnen direkt in ihre Herzen. Ja, das tut Jesus Christus immer. Es ist immer eine Herzenssache und er spricht also direkt den Menschen in die Herzen und versucht, die zu erreichen, die überhaupt noch erreichbar waren. Denn viele Menschen hatten ihre Herzen ja auch gehärtet, schon verhärtet. Und sie waren nicht nur bescheidet, sie waren nicht nur stolz, sondern sogar zu dem, die waren bösartig. Ja? Und Stolz ist also wirklich nur, ist also gleich der Nachbar zur Bösartigkeit und zum Bösen überhaupt. Denn Stolz ist etwas, was dann der Teufel, selber der Satan, selber war. Ja? Er ist ja ein gefallener Engel, Ja, ein sehr mächtiger oder ja, Engel, der da gefallen ist, weil er stolz war. Ja? Und das, nehmt euch das zu Herzen, das ist wichtig. Bescheidenheit ist eben auch für uns so eine Art, ja, eine Waffe, sozusagen, eine Waffe sozusagen, die uns Jesus Christus gegeben hat und bietet uns Schutz. Also eine gottgegebene Waffe, die wir nutzen können. Und wir können nie bescheiden genug sein, aber wir können zu stolz sein. Ja? Und darauf kommt das hier an, eben Bescheidenheit, wie Jesus Christus das hier auch ausdrückt. Und besser kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Und wenn wir Jesus Christus nicht nur folgen, aber auch anderen Menschen überhaupt von Gott hören wollen, wenn er uns in die Herzen spricht, das tut er zu allen Zeiten, als wir, die wir Jesus Christus folgen, als Christen, dann tun wir gut daran, Bescheidenheit walten zu lassen und auch Gott zu Jesus Christus mit ihm zu beten und die Fragen uns zu helfen, weiter bescheiden, noch bescheidener zu werden. Da ist immer Raum. Ja, also egal, wer ihr seid, ich kenne das auch selber, Bescheidenheit, manchmal haben wir das alte gefallene Wesen in uns noch, ja. Aber wir, die wir zu Jesus Christus kommen, können uns dann an Christus zuwenden und sagen, Mensch, Herr Jesus, hilf mir doch, bescheidener zu sein. Und er hilft uns dann. Wie das genau sich darstellt, ist immer unterschiedlich von Person zu Person, aber immer wieder zu ihm zu kommen, in Wort, in der Bibel und im Gebet. Und er hilft uns dann, bescheidener zu werden und überhaupt bescheiden zu sein. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Ja, also nehmt euch das zu Herzen, in eigener Kraft können wir nicht bescheiden sein. Das kann nur der Heilige Geist für uns tun. Unser Jesus Christus selber kann das für uns, nur er kann das für uns tun. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Bibelvers hier und deine, was du uns aufzeigst, was es nur mit Bescheidenheit auf sich hat. Und die Seligpreisung, also Matthäus 5 und auch 6, Kapitel 6, das ist so eine Riesenhilfe. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, bescheiden zu sein. Und darauf kommt es an, dass wir uns abwenden vom Stolz. Und das können wir auch nur in und durch dich tun. Selber können, in einer Kraft können wir da nichts tun. Und du hilfst uns dann. Und dafür sind wir dankbar. Und Bescheidenheit ist wirklich, wo eigentlich alles anfängt, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und dass wir wachsen können und dass du uns hilfst, in und durch dich zu wachsen in unseren Herzen. Und wir danken dir, Jesus, für dein Wort hier. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.